Ihr hört natürlich immer noch den Sunday-Service-Empfang in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat, die zweite Stunde, hier geht's weiter, wie gewohnt, mit den Konzerttipps. Das findet die Woche in Hamburg statt. Es ist langsam, ja, nicht will ich sagen die letzte Woche, aber schon langsam geht's nicht dem Sommerloch, sondern 2014 dem WM-Loch entgegen. Ich habe noch ein paar schöne Konzerttipps für euch, aber nächste Woche sieht's dann schon ein bisschen düster aus. Also wenn ihr noch Lust habt, wegzugehen, solltet ihr das diese Woche auf jeden Fall wahrnehmen. Zum Beispiel zu White Oak, die hörten wir gerade eben. Ein Duo aus den USA, bestehend aus Jen Wessner und Andy Stack, haben gerade mit Shrike eine neue Platte veröffentlicht. Und ihr könnt White Oak am Dienstag, den 3. Juni, in der Prinzenbar live erleben. Ist ja gerade ein bisschen tolles Wetter, Sonne scheint, es wird warm, also kann auch gerne die Stadtpark-Saison eröffnet werden. Und zwar am Mittwoch spielen dort St. Vincent zusammen mit The National. Hier ist mal ein Track von St. Vincent, die ja Annie Clark eigentlich heißt und vor kurzem eine Platte rausgebracht hat, von der wir hier den Track hören, Severed Crossed Fingers. When you're calling, ain't calling back to you. I'll be side stage, mouthing lines for you. Humiliated by age, terrified of youth. Oh, I got hope, but my hope isn't helping you. Spitting our guts from their gears, draining our spleen over years. Found ourselves with crossed fingers in the rubble there. Sleeping in the suit, the truth is ugly. Well, I feel ugly too. And we'll be heroes on every bar stool, seeing double beats, not seeing one. Guts from their gears, draining our spleen over years. Find myself with crossed fingers in the rubble there. Well, you stole the heart right out my chest, changed the words that I knew best. Find myself with crossed fingers in the rubble there. Wert. Crossed Fingers, das war St. Annie, nicht St. Annie, St. Vincent alias Annie Clark, die ja vor allen Dingen durch ihre Arbeiten mit David Byrne von den Talking Heads bekannt geworden ist, mit dem hat sie eine Platte aufgenommen. Und sie spielt live im Stadtpark am Mittwoch, dem 4. Juni, zusammen mit The National. Die sind natürlich der Hauptact, die Band aus New York, um den Sänger Matt Berninger kommen hier mit ihrem Track Demons. Think of you in the city, the sight of you among the sights. Get this sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. I am secretly in love with everyone that I grew up with. Do my crying underwater, can't get down any farther. All my drowning friends can see, now there is no running from it. It's become the crux of me, I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my and buzzards in the sky, alligators in the sewers. I don't even wonder why. Hide among the younger years, huddle with them all night long. The worried talk to God goes on. I sincerely try to love it, wish that I could rise above it. But I stay down with my I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. Can I stay here? I can sleep on the floor. Paint the blood and hang the bones on the door. I do not think I'm going places anymore. I wanna see the sun come up above New York. Oh, every day starts so great and then the sunlight dims. The less I look, the more I see the pythons and the limbs. Do not know what's wrong with me. Demons, das waren The National, der Track vom Album Trouble Will Find Me, erschien vor gut einem Jahr. Die Band aus New York spielt live mit St. Vincent im Vorprogramm am Mittwoch, den 4. Juni im Stadtpark. Eine kleine Legende gibt es am gleichen Tag auf Kampnagel live zu erleben, und zwar Mike Herron. Mike Herron war in den 60er Jahren Teil der Incredible String Band, hat damals auch in Woodstock mitgespielt, also wirklich eine Legende, und macht jetzt Musik zusammen mit seiner Band The Trembling Bells und tritt auf, wie gesagt, am Mittwoch auf Kampnagel. Hier kommt sein Track Sleepers Awake. Gone and taken your sun, it shines so clear. And the sun, it shines so clear. Oh, awake, for the world looks wonderful. Oh, glorious golden sun, your song of light to bring. And when we turn away, your silver sister moon the same. Then once again we face your glory and your grace. And those whom sleep still takes, ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta, you tell the little birds to wake. Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta, you tell the little birds to wake. Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta. Sleepers, awaken. The night has gone and taken your darkest fears and left you here. And the sun, it shines so clear. And the sun, it shines so clear. Oh, awake, for the world looks wonderful. You send your beams to earth, giving flowers their birth. And look into the sky, they see your diamond eye. Lightning, sap and cell, they love you very well. And answering the first light's ring, ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta, they push the petals back and sing. Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta, sleepers, awaken. The night has gone and taken your darkest fears and left you here. And the sun, it shines so clear. And the sun, it shines so clear. Oh, wake, for the world looks wonderful. Ja. Applaus in diesem Fall für Mike Herron and the Trembling Bells. Eine Live-Aufnahme des Stücks Sleepers Awake. Ihr könnt Mike Herron und die Trembling Bells am Mittwoch, den 4. Juni, live auf Kampnagel sehen. Wie gesagt, ehemals Mitglied der Incredible String Band. Für alle Freunde der 60er Jahre, Folks, ein Pflichttermin. Am Donnerstag sind dann Shonen Knife zu Gast, ebenfalls auf Kampnagel. Im Vorprogramm spielen aus Hamburg The Less Appeal. Erstmal von denen ein Track. Song heißt Post-Disaster Party. Greetings to the working class. If you meet them, tell them some of the wrong. They got the horror now in their hearts. They got jobs and lots of cars and are at war. Disaster Party, das waren The Less Appeal, eine Band aus Hamburg, die treten auf dem Vorprogramm von Shonen Knife am Donnerstag, den 5. Juni auf Kampnagel. Shonen Knife sind eine ganz, ganz großartige Band aus Osaka, aus Japan, gegründet Anfang der 80er Jahre, ein Frauentrio, welches ja ihre Version von Girl Group Pop und Punkrock und das Volk bringt. Und ich habe mal eine ganz alte Single, meine erste Shonen Knife Platte, die ich hatte, ausgegraben aus dem Jahre 91 und weil es gerade so schön sommerlich draußen ist, hier ein Weihnachtssong, Space Christmas von Shonen Knife. Christmas. doch tatsächlich richtig gute Weihnachtssongs auch. Das waren Shonen Knife mit ihrer Version eines Weihnachtssongs mit Space Christmas. Shonen Knife, wie gesagt, zu dritt Anfang der 80er Jahre gegründet. Es ist eigentlich nur noch von den Gründungsmitgliedern Naoko Yamano dabei, das ist die Sängerin und die Gitarristin. Eine von den dreien Mitstreiter damals ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Die dritte hat das Handtuch geworfen, wahrscheinlich weil auch so viel Punkrock 30 Jahre lang auch nicht allzu gesund sind. Inzwischen gibt es aber neue Mitstreiterinnen und manchmal covern sie auch ganz gerne die Ramones. Dann nennen sie sich dann Osaka Ramones und hier ihre Version von den Blitzkrieg Bob. Hier kommen die Shonen Knife. Blitzkrieg Pop oder Bob heißt es eigentlich eher. Das waren Shonen Knife, die hier eine ganze Tribute-Platte an die Ramones veröffentlicht haben. Osaka Ramones heißt das Ganze dann. Ja, und Shonen Knife spielen live auf Kampnagel am Donnerstag, den 5. Juni. Das ist hier Konzerttipp der Woche, weil diese Platte hier so schön ist und ich das wirklich sehr, sehr gerne mag. Und eigentlich auch die Originale sehr, sehr gut finde. Hier nochmal eine Coverversion und zwar China is a Punk Rocker von Shonen Knife, das Original natürlich von den großartigen Ramones. See you. China ist Punk-Rocker charmant gemacht hier, der Track von Shonen Knife, diese Cover-Version. Shonen Knife spielen live zusammen mit The Less Appeal am Donnerstag, den 5.6. auf Kappnagel. Das Ganze ist Konzerttipp der Woche. Da sollte man hingehen, weil live sind Shonen Knife wirklich ein ziemlich großer Spaß, kann man sich vorstellen, bei dieser Musik, die die machen. Am Freitag sind Trust im Übel und Gefährlich zu Gast. Trust sind eine Band aus Kanada, die haben gerade eine Platte veröffentlicht, die fand ich so furchtbar. Sinti-Sounds und Gothic vereint. Zwei Sachen, mit denen ich auf Kriegsfuß stehe. Das habe ich von der älteren Platte einen Track rausgesucht. FTF als kleines Soundbeispiel hier von Trust. Das waren Trust und die spielen am Freitag, den 6.6. im Übel und Gefährlich. Am Sonntag, den 8.6. gibt es ein kleines Mini-Festival im Knust mit diversen vielen Bands, unter anderem auch The Builders and The Butchers, hier zu hören mit No Roses. I was born in a flood of tears, my parents much too late in years, and the last of the coal was mine one day, but they left me in a forgotten place. My daddy was once a good boy, but he got lost in the dust. Ain't no roses on my grave. Put me in the cold, cold ground. Meet me in the morning and watch as the winter rain is falling. Ain't no roses on my grave. Put me in the cold, cold ground. Meet me in the morning and watch as the winter rain is falling down. I was born on a flooded plain, from a rusted shack to the world I came, and the water rose and the weather vane. I spread my wings, my eyes ablaze. My daddy was once a good boy, but he got lost in the dust. On my grave, put me in the cold, cold ground. Meet me in the morning and watch as the winter rain is falling. Ain't no roses on my grave. Put me in the cold, cold ground. Meet me in the morning and watch as the winter rain is falling. Hold me down, hold me down. Meet me in the morning waves of all my sins have all been. I went down to the river to wash my sins away, but no water in that river, and my tears fell down like rain. Now the water's rising up above a shack on the dirty plain. Let that rain wash. No Roses, das waren The Builders and The Butchers. Die spielen live am Sonntag im Knust, ebenfalls dabei bei diesem Konzert, wo bestimmt 5, 6 verschiedene unterschiedliche Bands spielen, sind die Elvins oder The Elvins, eine Band aus den USA, die letztes Jahr, glaube ich, mit And I Thank You eine wundervolle Platte veröffentlicht haben. Ich freue mich, dass sie mal nach Hamburg kommen und hier live spielen. Hier kommen The Elvins mit ihrem Track Come On Out. Them on my face, sharpen your axe and your criminal ways. Let's go to town and do what we did before. It's gonna hurt. Das waren also gerade eben die Elvins, könnt ihr live erleben. Wann war das hier noch? Am Sonntag natürlich, den 8. Juni. Im Knust neben den Elvins spielen dort auch Mr. and Mississippi, Ra Ra, John Allen, Max, Paul Mara, Naked As We Came und die schon eben gerade gehörten The Builders and The Butchers. Also viele, viele Bands beim About Songs Festival, so heißt das Ganze, am Sonntag im Knust. Noch ein Tipp für nächsten Montag, auch im Knust spielen die Pink Mountain Tops, eine Band aus Kanada, die vor kurzem mit Get Back eine neue Platte veröffentlicht haben. Davon hören wir den Song 16. Oh, while the people stood around and stared, we were racing past the walls, outside the bars of innocence, where we could steal it all. Oh, while the people stood around and stared, we were racing past the walls, outside 16, das waren die Pink Mountain Tops. Die Band aus Kanada erlebt ihr live. Und zwar am nächsten Montag, den 9.6. im Knust. Das war's dann auch hier mit den Konzerttipps heute vom Sunday Service. Weiter geht's mit einer Platte, die ein bisschen liegen geblieben ist. Und zwar von Ludwig Van, einer Band aus Flensburg-Kopenhagen. Da kommen die Mitglieder her, sind auch teilweise hier und dort hingezogen dann, um zusammen zu musizieren, haben eine Platte rausgebracht mit dem Titel San Fran Fiasco und da gibt's auch Power Pop drauf zu hören, wie bei diesem Check hier, Power.